Ohne einen Moment zu zögern, begann er die Taschen seiner Hose und des Mantels mit den Sachen zu füllen. Er untersuchte nichts und öffnete nicht die Pakete und die Futterale. Aber er kam nicht dazu, viel einzustecken. Plötzlich hörte er in dem Zimmer, wo die Alte lag, Schritte. Er hielt inne und verhielt sich still wie ein Toter. Alles blieb jedoch still. Er hatte sich also getäuscht. Aber da vernahm er deutlich einen leisen Schrei, als wenn jemand leise und verhalten aufgestöhnt hätte und darauf verstummte. Wieder trat Totenstille ein. Eine Minute oder gar zwei Minuten lang. Er horchte neben der Truhe und wartete mit verhaltenem Atem. Plötzlich aber sprang er auf, ergriff das Beil und stürzte aus dem Schlafzimmer. Mitten im Zimmer stand Lisaveta mit einem großen Bündel im Arm und sah erstarrt die ermordete Schwester an. Sie war weiß wie Linnen und schien außerstande zu schreien. Als sie ihn hereinstürzen sah, erzitterte sie wie ein Blatt und ihr ganzes Gesicht geriet ins Zucken. Sie hob die eine Hand, öffnete den Mund, schrie aber trotzdem nicht und begann langsam rückwärts vor ihm in eine Ecke zurückzuweichen, dabei unverwandt ihm ins Gesicht sehend, aber immer noch nicht schreiend, als ob es ihr an Luft zum Schreien mangelte. Er stürzte mit dem Beil auf sie los. Ihre Lippen verzogen sich so kläglich wie bei ganz kleinen Kindern, wenn sie sich vor etwas fürchten, den Gegenstand ihrer Furcht unverwandt ansehen und sich gerade anschicken zu schreien. Diese unglückliche Lisaveta war von Hause aus so wehrlos, so einfältig und so völlig verschüchtert, dass sie nicht einmal ihre Hände hob, um das Gesicht zu schützen, obwohl das doch die unwillkürlich natürlichste Bewegung in diesem Augenblick gewesen wäre, während das Beil schon über ihrem Kopfe schwebte. Sie hob nur ein wenig ihre freie linke Hand, aber bei weitem nicht bis zum Gesicht, und streckte sie ihm langsam entgegen, als ob sie ihn nur zur Seite schieben wollte. Der Schlag traf direkt den Schädel mit der scharfen Seite des Beiles und durchschnitt mit einem Hieb den ganzen oberen Teil der Stirn fast bis zum Scheitel. Sie stürzte sofort hin. Raskolnikow verlor beinahe die Fassung. Er ergriff ihr Bündel, warf es wieder hin und lief ins Vorzimmer.